Trump hat nichts verloren, Clinton hat nichts gewonnen, kommentierte Bob Schieffer von CBS. Die erste Fernsehdebatte habe vielmehr gezeigt, wie tief der Graben zwischen Demokraten und Republikanern ist. NBC-Veteran Tom Brokaw war überzeugt, Trump konnte keine zusätzlichen Wähler auf seine Seite ziehen. Auch Megyn Kelly von den konservativen Fox News bilanzierte, meist befand sich Trump in der Defensive. Über 50 Mal unterbrach Trump seine Kontrahentin, erschien schlechter vorbereitet als Clinton, produzierte Unwahrheiten von seiner Haltung zum Klimawandel über den Irakkrieg bis hin zu seiner Rolle bei der Diskussion um Präsident Obamas Herkunft. Trotzdem sah Trumps Vizepräsidentschaftskandidat Mike Pence eine Debatte, bei der Clinton sehr schriftlich wirkte, eine Politikerin, die seit 30 Jahren im Licht der Öffentlichkeit steht. Very, very scripted politician, 30 years in public life. Auf der anderen Seite Donald Trump, der Geschäftsmann, der Macher, der das amerikanische Volk geradeaus anspricht. Trump habe einen tollen Abend gehabt. I just saw Donald Trump had a great night. Eugene Robinson von MSNBC meinte dagegen, Clinton-Anhänger hätten allen Grund, zufrieden zu sein. Sie habe Trump ein ums andere Mal kalt erwischt. Bei seinem Umgang mit Handwerkern, die für ihn arbeiteten und nicht bezahlt wurden, bei seinen nicht veröffentlichten Steuerbescheiden, bei den Zweifeln an Obamas Herkunft. Er habe nicht nur dem Land, sondern auch dem Präsidenten einen großen Dienst erwiesen, indem er ihn dazu gebracht habe, seine Geburtsurkunde vorzulegen. I think I did a great job and a great service, not only for the country, but even for the president, in getting him to produce his birth certificate. Secretary Clinton. Statt einer Entschuldigung bei Obama und den Afroamerikanern wollte Trump den Spieß umdrehen und verdächtigte erneut die Clinton-Kampagne, 2008 die sogenannte Birther-Bewegung ins Leben gerufen zu haben. Donald Trump sollte sich schämen und sich entschuldigen, kommentierte Donna Brazile, Parteichefin der Demokraten, knapp. Donald Trump should be ashamed of himself and he should apologize. Auch beim privaten E-Mail-Server Clintons in ihrer Zeit als US-Außenministerin konnte Trump nicht punkten. Clinton entschuldigte sich einfach. Sie habe einen Fehler gemacht. Ganz sicher, versuchte Trump zu unterbrechen. Noch einmal würde sie einen solchen Fehler nicht machen. Trump, das war mehr als ein Fehler. I made a mistake using a private email. That's for sure. And if I had to do it over again, I would obviously do it differently. That was more than a mistake. Danach wurde die Diskussion nicht weiter vertieft. Trump hakte nicht nach, sprach auch sein Paradethema nicht an. Die Immigration und die Mauer an der Grenze nach Mexiko. Trumps Kampagnenmanagerin Kellyanne Conway fand deshalb, Trump hatte seine besten Momente, als er Hillary Clinton für ihre politische Bilanz beim Handel und ihre Arbeitsmarktpolitik anging. Well, the best moments for Mr. Trump clearly were when he was taking on Hillary Clintons record on trade and job creation. Diese Diskussion war allerdings nach 20 Minuten vorüber. Donald Trump geriet mehr und mehr in die Defensive. Die Washington Post, Clintons Waffenwahl für die erste Debatte, eine Nadel. Sie stichelte erfolgreich. Tony Schwartz, Trumps Co-Autor, bei dessen Buch The Art of the Deal, sieht in Trumps dünnhäutiger Reaktion ein Muster. Man sagt etwas Abscheuliches, wird dafür kritisiert. Nach dieser Kritik wiederholt man das Gesagte nur noch intensiver. You say something outrageous, you get criticized for it, but then when you get the criticism, you say it again in even more intense way. Das half Trump bei der ersten Fernsehdebatte wenig. Hillary Clinton verteidigte ihre akribische Vorbereitung auf die Debatte. Ja, sie habe sich vorbereitet, so wie sie sich darauf vorbereite, Präsidentin zu sein. Das saß. Clintons Vizepräsidentschaftskandidat Tim Kaine merkte nach Trumps erneutem Vorwurf, Clinton sehe nicht wie eine Präsidentin aus und habe nicht die erforderliche Ausdauer an. Sie sah aus, als könnte sie weitere 11 Stunden debattieren. Er sah aus, als sei ihm der Treibstoff ausgegangen. Er hing in den Seilen. She looked like she was ready for another 11 hours of debate and he looked like he had run out of gas and was leaning up against the ropes. Die Wahl ist mit dem Punktsieg Clintons bei der ersten Fernsehdebatte noch nicht entschieden. Stanley Greenberg, Politikberater mehrerer demokratischer Präsidenten, der einst auch Kanzler Gerhard Schröder unterstützte, gibt zu bedenken: Das Land beobachtet Veränderungen und Widersprüche, auch die Kehrseite unseres Fortschritts. Die Menschen wollen mutige Anführer, sie wollen Action. Sie fordern von ihnen Veränderungen, große Veränderungen. The country is watching both the changes and the contradictions and the downside of our progress. And they want bold leaders, they want action. They want people to bring change, big change. Trotz vieler Debattenpatzer, trotz programmatischer Mängel wird sich nichts daran ändern, dass viele Amerikaner eher dem Außenseiter Donald Trump als Hillary Clinton zutrauen, diese Veränderungen herbeizuführen.